Wir wollen uns zwei Beispiele geistlicher Lieder aus China anhören. Das erste stammt von einer Evangelisation im Freien mit vielen Zuhörern in Sai Kung. Übrigens werden wir bei dieser Veranstaltung auf alte Bekannte stoßen. Einmal auf das Harmonium, das im vergangenen Jahrhundert zur Mission gehört hat, wie, nun, die Afrikaner sagen, wie das Ei und das Huhn. Wir würden vielleicht sagen, wie das Töpfelchen zum I. Sie erinnern sich, wir sprachen schon davon, warum die Afrikaner und Asiaten von ihren ursprünglichen Instrumenten abrückten, wenn sie Christen wurden. Musik war nie bloß Musik, sondern immer auch Bewegung, Tanz, heidnischer Gottesdienst. Da bot sich das Harmonium als das garantiert christliche Instrument an, unverwüstlich und demütig. Und bekannt ist ferner die Melodie des Liedes, das da in China gesungen wird. Sie stammt aus Amerika und in manchen Freikirchen Deutschlands kann man sie auch hören. Hier sind es vor allem Chinesenkinder, die sie begeistert singen. Weil nicht in allen Städten und Dörfern Evangelisationen abgehalten werden konnten, hat die Mission in China eine Zeit lang mit Schallplatten gearbeitet. Diese Platten, die heute eine Rarität sind, enthalten biblische Texte, Predigten und Lieder. Hier das Lied eines Chinesen in der Hakka-Sprache zu einer Predigt über Kain und Abel. Wer mit dem Finger auf der Weltkarte weiterfährt, um zu sehen, welche Länder südlich von China liegen, hat eine große Inselgruppe vor sich, die heute in dem Staat Indonesien zusammengefasst ist. Dort lebt die größte evangelische Kirche Südostasiens, die Batak-Kirche. Nördlich Australiens liegt Neuguinea. Die Bewohner dieser großen Insel waren ausgeblutet von mörderischen Stammeskriegen und eingeschüchtert von der Geisterfurcht, als die ersten Missionare zu ihnen kamen. Dort ist eine Kirche herangewachsen, die im Zweiten Weltkrieg schwerste Erschütterungen überstanden hat. Hören Sie ein Lied aus Neuguinea, gesungen vom Chor einer Missionsschule. Oh, yeah.